Was treibt euch in diese verlassene Gegend? Ich habe mich verirrt und fürchte im Dunkeln den Weg nicht zu finden. Ihr seid hier weit weg von der Welt. Wenn es euch recht ist, treibt euer Pferd auf die Wiese. Ein Platz für euch wird sich schon finden. Das ist ein Wort. Ihr würdet mich heute nicht mehr los. Kein Fuß setze ich in diesen Wald. Und ging es um mein Leben. Wir wollen nicht viel drüber reden. Versorgt euer Pferd und kommt mit ins Haus. Beeilt euch doch, Herr. Überm See steigt der Nebel. Es wird wohl ein Unwetter geben. Hörspiel von Willi Sagert. Undine. Undine. Ich bin's. Dieser Herr hier hat sich verirrt. So soll er heute unser Gast sein. Ihr seid sicher hungrig. Ich fühle mich, als wäre ich aus der Ferne nach Hause gekommen. Wo kommt ihr denn her? Ich kam durch den Wald. Mein Gott. Aus dem Wald? Es gibt dort seltsame Dinge. Wir wollen nicht drüber reden. Die Schatten sind fort. Es ist dunkel. Aber... Fragt jetzt nicht weiter. Die Schatten sind fort. Es ist dunkel. Undine! Undine, lass deine Kinder rein! Wir haben heute einen Gast! Wer ist das? Das ist Undine. Undine? Sie ist unsere Pflegetochter. Bald ist sie 18 und immer noch wieder Aprilwind. Vor Überraschungen sind wir nie sicher. Aber ein gutes Mädchen ist sie wohl doch. Wenn du vom See heimkommst oder aus der Stadt, dann magst du das leicht ertragen. Aber ich habe sie den ganzen Tag auf dem Hals. Glaubst du, ich höre ein kluges Wort? Mit ihren Dummheiten wird sie uns noch zugrunde richten. So ist es bei mir mit dem See. Er zerreißt die Netze, bricht durch die Dämme, aber fortziehen. Ich liebe ihn eben. Und so geht es ihr mit Undine. Ganz böse kann man ja nie sein. Vater, wo ist unser Gast? Du hast doch gelogen! Wie schön du bist. Du bist unser Gast. Wer hat dir den Weg gezeigt? Wo kommst du her? Erzähl doch! Aus dem Wald komme ich, schönes Mädchen. Aus dem Wald? Die Leute scheuen ihn doch. Erzähl, was du erlebt hast. Es ist nicht die Zeit, das jetzt zu erzählen. Die Schatten sind fort. Es ist dunkel. Er soll nicht erzählen, Vater? Er soll nicht? Ich will es! Er soll doch! Schäm dich, Undine. Er ist unser Gast. Er ist müde. Er... Wenn ihr zanken wollt und nicht tut, was ich will, so schlaft doch allein in eurer alten und räucherigen Hütte. Nun hat man die Angst auf dem Herzen und den Schlaf aus den Augen für die ganze Nacht. Wir müssen ihr nach. Sie kann nicht allein in den Wald, in die Nacht. Regt euch nicht auf. Undine! Undine! Undine! Dieser verfluchte Wald. Undine! Undine! Geh nicht in den Strom. Geh nicht. Ich kenne ihn. Er ist tückisch. Undine! Hol mich doch, schöner Freund. Ich warte auf dich. Wo bist du? Siehst du mich nicht? Ich sehe nur Wasser und Schatten. Zwei Schritte von dir bin ich. Einsam. Komm, komm. Ich kann nicht. Der Strom. Sei still, Strom. Bist du es wirklich? hast du mich schon vergessen. Lass mich nie wieder los. Ihr küsst meine Tochter. Aber Vater, er liebt mich. Unsinn! Frag ihn doch selbst. Dich soll er lieben. Das heißt, den Wind einfangen. Steht ihr nicht darum? Kommt mit ins Haus. Es wird gleich wieder regnen. Nein, wird es nicht. Machst du das Wetter? Wenn ich es will. Wie herrlich es donnert. Das Haus schwimmt gleich fort. Und du hast noch Spaß dran. Wir sind eingeschlossen. Der Wallstrom ist über die Ufer getreten. Unsere Landzunge ist eine Insel geworden. Was für ein Glück. Sie ist verliebt in Regen und Wind. Du bist wie ein Rätsel. Ich bin wie ein Rätsel? Wie ein Rätsel kam sie zu uns. Sie stand vor der Tür, hatte Wasser im Haar. Hatte Wasser im Haar? Es war wohl schon Abend oder auch Nacht. Sie erzählte Geschichten, die waren so seltsam. Ich kam vom Ufer des Sees. Doch schien der Weg weit. Von Bildern war ich bewohnt. Es war wie ein Traum. Eine Stadt, die sich öffnet am Morgen, lautlos wie Schlaf. Schlösser mit Dächern aus Glas und geschliffenem Licht. Die weißen Steine der Straßen. Bäume in Gärten und wildes Gesträuch. Da waren Korallen, die drehten sich schnell, als würden sie tanzen. Über allem ein Spiegel. Ich sah in ihm eine zerbrochene Welt. Das alles erzählte sie uns. Wir verstanden kein Wort. Wir nahmen sie auf anstelle des eigenen Kindes. Wir hatten ein eigenes Kind. Gott hat's gegeben, genommen der See. Ich saß am Ufer, die Kleine spielte am Wasser. Ich sah, wie sie ihrem Spiegelbild winkte. Dann plötzlich war es, als zöge sie etwas hinunter. Komm, schöner Freund. Küss mich. Du hast mich vergessen? Oder denkst du an eine andere Frau? Ist sie kein Wirbelwind? Nun sag schon. Gibt's eine andere? Ich ritt ein Turnier in der Stadt. Das war vor 8 Tagen. Wer ist diese Frau dort? Das ist Bertalda, die Pflegetochter des Herzogs. Sie ist sehr schön. Sie schien mich nach diesem Sieg zu bewundern. Ich war bezaubert von ihrer Schönheit. Wir tanzten den ganzen Abend. Undine! Ich habe scharfe Zähne, spürst du's? Ich will nicht, dass du sie liebst. Hochmütig war sie und kühl. Doch blieb sie immer an meiner Seite. Da bat ich im Scherz um ihren Handschuh. Sagt, großer Ritter, was würdet ihr tun? Bekämt ihr den Handschuh? Ich würde euch alle Wünsche erfüllen, schöne Frau. Reitet durch den Zauberwald. Und mehr als der Handschuh wird euch gehören. Ich denke, sie hatte dich lieb. Ich glaubte es auch. Wie dumm muss sie sein. Was sie liebt, jagt sie weg. Ich ritt also fort. Gegen Mittag war ich im Wald. Der Tag war heiter, doch unter den Bäumen war davon nur wenig zu spüren. Licht wehte wie Rauch vorbei. Es formte verwegene Figuren, schwarze Vögel strichen dicht übers Farnkraut. Ein Bach säumte den Weg. Ein seltsamer Zauber, dachte ich gerade. Da geschah etwas Unerwartetes. Ein Männlein wuchs aus der Erde. Zuerst nur der Kopf. Und dann wurde es blitzschnell größer. Es stand auf dem Weg mit ausgebreiteten Armen und rief: Hier geht es nicht weiter. Zurück. Mach, dass du fortkommst. Mach du, dass du fortkommst. Der Weg gehört mir. Nichts gehört dir. Keinen Schritt weiter. Hier hast du den Weg, Zoll. Falschgeld. Falsche Münz. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Hab selber genug. Betrüger. Betrüger. Die Erde wurde grün und durchsichtig wie Glas. Ich sah Berge goldener Münzen, sah, wie seine Kumpane darüber hinkollerten, sich händeweis die Münzen ins Maul stopften und taten, als würden sie daran ersticken. Plötzlich war der ganze Spuk weg. Nur schien es, als hörte ich das Kerlchen noch tief in der Erde lachen. Mein armer, schöner Huldbrand. Da scheute mein Pferd. Ich sah mit Erschrecken, dass der Bach den Weg hinter mir überschwemmt hatte. Eine reißende Flut stürzte heran und trieb mich vorwärts. Jetzt wollte ich umkehren, aber es war nicht mehr möglich. So blieb nur ein einziger Weg, der führte gerade hierher. Oft glaubte ich, einen großen Mann im weißen Mantel zu sehen. Der nickte mir zu. Das war Kühleborn. Was hast du ihm gesagt, Undine? Ich habe dich gefragt, ob du bei mir bleibst. Was soll er denn hier? Du hast es doch gehört, in der Stadt wohnt eine Frau. Du kannst gar nicht fort. Ringsum ist Wasser. Ich weinte mir die Augen aus, sollte dir etwas zustoßen. Ich bleibe. Wir trinken noch eine Flasche. Auf euer Wohl. Der Keller ist leer. Wenn es weiter nichts ist, ich hole euch Wein. Woher? Hier wohnt kein Mensch. Kühleborn! Kühleborn! Ich stehe zu Diensten. Bring mir einen großen Krug Wein. Er steht schon im Gras, zu deinen Füßen. Trinke nur mit dem schönen Ritter. Manchmal glaube ich, diese Insel sei die Welt und es gäbe nichts außer ihr. Da irrt ihr euch wohl. Die Welt soll so schön sein und groß. Gott, steh uns bei. Gebt endlich Ruhe, ihr Geister. Geister? Ich hab nur gescherzt. Das nennst du Scherzen? So, öffnet doch, Leute! Hochwürden, ihr seid ja völlig durchnässt. Segne euch Gott. Man könnte denken, ihr seid hergeschwommen. Undine. So war es auch fast. Ich war mit dem Boot auf dem See unterwegs. Da hat mich das Unwetter überrascht. Es war die Hölle. Der Sturm trieb mich direkt hierher. Das muss Gott so gewollt haben. Kühleborn hat es gewollt. Ja, das ist wahr. Euch hat der Himmel geschickt. Euch hat der Himmel geschickt. Ihr seht hier ein Brautpaar. Ein Brautpaar? Ich liebe sie sehr. Ich liebe ihn sehr. Ohne dich bin ich Wind. Bin ich Wasser? Flüchtiger Atem. Brechende Welle. Wenn ich erwache, sag ich deinen Namen. Undine. Wenn ich erwache, so frage ich dich, Huldbrand von Ringstetten, willst du Undine zum Weibe? Willst du sie lieben und treu sein, bis dass der Tod euch scheide? Bis dass der Tod uns scheide. Und du, Undine, willst du Huldbrand von Ringstetten zum Manne? Willst du ihn lieben und treu sein, bis dass der Tod euch scheide? Bis dass der Tod uns scheide. Ohne dich bin ich Wind. bin ich Wasser. Flüchtiger Atem. Brechende Welle. So seid ihr nun Mann und Frau. Seltsam. Ich glaubte, ihr lebt allein auf der Insel. Doch war es, als sah ich einen Mann, groß und im weißen Mantel, der schaute zum Fenster herein. Das Wasser ist fort. Der Seespiegel klar. Als wäre nie etwas gewesen. Wo gestern der Strom war, ist wieder ein Weg. Du kannst mich verlassen. Es sind alle Fesseln gefallen. Undine! Nichts hindert dich mehr. Ich werde dich niemals verlassen. Nah beieinander wohnen Schweigen und Lüge. Ich will nicht schweigen. Der Waldstrom, der Regen, der auf uns fiel, das Wasser, das uns umgab, der weiße Mann aus dem Wald, das ist Kühleborn. Kühleborn? Mein Vater. Er war es, der mich auf diese Landzunge brachte. Er ist der mächtige Fürst des Wassers. Wir wohnen mit ihm auf dem Grunde der Meere, in versunkenen Städten, die kein Mensch mehr braucht. Wir beherrschen das Wasser, solange wir leben. Dann nimmt es uns wieder zurück und löscht jeden Gedanken aus. Nur durch die Liebe eines Menschen bleibt ein Traum von uns, eine Fußspur irgendwo auf der Welt. Ihr nennt es Seele. Ich möchte wissen, was du weißt. Ich möchte leben, wie du lebst. Ich möchte fühlen, was du fühlst. Mit deinen Augen möchte ich sehen, mit deinen Ohren hören. Sag, dass du mich liebst. Ja. Ja, ja. Wenn du mich kränkst in der Nähe des Wassers, wenn du mich verlässt, ich müsste für immer zurück in die versunkenen Städte. Vermählst du dich dann einer anderen, muss ich dich töten. So will es unser Gesetz. Nie werde ich dich verlassen. Nie aufhören, dich zu lieben. Bist du ganz sicher? Liebster, du bist plötzlich so blass. Komm, wir gehen. Dich friert. Morgen reisen wir fort, Undine. In eine neue, schöne Welt. In eine schöne, neue Welt. Ihr Frühstück, gnädiges Fräulein. Ist noch immer nichts zu hören? Noch immer nichts, gnädiges Fräulein. Kein Brief, kein Bote. Nein, gnädiges Fräulein. Viel Zeit ist vergangen. Es ist Mitte April. Vielleicht ist er tot. Wer? Wie leer das Schloss ist ohne ihn. Huldbrand, oh Gott. Huldbrand ist wieder da. Er lebt. Oh, Huldbrand. Ich freue mich ja so. Guten Tag, liebe Leute. Ist das eine Prinzessin? Psst, nicht so laut. Sag doch mal, ist das eine Prinzessin? Stimmt, ist das eine Prinzessin. Prinzessin! Aus wie eine Prinzessin. Das ist Undine. Sie ist meine Frau. Prinzessin! Seine Frau? Sei willkommen, Huldbrand. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Auch ihr, Prinzessin, seid gegrüßt. Herr Talda, sieh doch ins Wasser. Wir können uns spiegeln. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Und du bist die Schönste im ganzen Land. Nein, du. Nein, du. So eine Freundin habe ich mir immer gewünscht. Ich bin deine Freundin. Suche ich die eine, finde ich beide. Oh, wir sind schon fast unzertrennlich. Der Abschied ist nah, Undine. Wir fahren auf deine Burg. Ihr wollt jetzt schon fort? Bertalda, komm doch mit uns. Seht doch, dort steht jemand am Brunnen. Er winkt. Was mag er wollen? Er meint mich. Wartet! Ist das eine Überraschung? Eine Überraschung für wen? Für dich? Für mich? Undine, sag, was es ist. Nein. Bekomme ich ein weißes Pferd? Nein. Wird es Diamanten regnen? Nein. Kommt ein Prinz und wird mich freien? Nein, nein, ich sage es dir nicht. Wann sagst du es mir? Wenn du Namenstag hast. Das ist doch erst morgen. Die Herzogin und seine Hoheit, der Herzog. Wohin ich auch sehe, ich bin von Freunden umgeben. Ja, es soll ein schönes Fest werden. Tanzt und seid fröhlich! Nur Undine wahrt ihr Geheimnis noch immer. Ich bin so neugierig. Undine, sag es doch endlich. Nein. Mein Geschenk ist das Schönste für dich. Schöner als all die anderen. Hab noch ein wenig Geduld. Die Gäste. Die Fischersleute. Undine. Liebe Undine. Seid herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie kommt ihr denn hierher? Ich habe sie rufen lassen. Sie haben für mich gesorgt, als wäre ich ihr eigenes Kind. Das, Bertalda, ist mein Geschenk. Diese beiden freundlichen Alten, die ich so sehr liebe, sind deine Eltern. Na, dieses Gesindel, bist du verrückt? Bertalda! Wie abgefeimt du bist! Wie schrankenlos bösartig. Das also ist deine Freundschaft. Nicht mit der Feuerzange würde ich sie anfassen, deine lieben Eltern. Komm, Frau. Undine, das geht wirklich zu weit. Komm, Frau, komm. Bertalda, ich verbiete dir, diese ehrbaren alten Leute zu beleidigen. Es sind deine Eltern. Wenn du das nicht beweist, mag der Himmel dir beistehen. Huldbrand, hilf uns doch. Wenn es wahr ist, wenn sie wirklich unsere Tochter ist, so trägt sie ein kleines Medaillon. Davon gibt es viele. Auf seiner Rückseite ist eine Seerose eingraviert. Zeig dein Medaillon. Es ist wahr. Ich weiß es von dem, der Bertalda von ihren Eltern weg in das Wasser gelockt hat. Gemeine Lüge! Betrügerin, Elende! Sie steht mit dem Teufel im Bunde! Sie hat euch verhext! Ich fühle es, ich weiß es! Sie ist eine Hexe! Seine Hoheit, der Herzog, sind auf das Äußerste verstimmt. Huldbrand, hilf mir doch. Das ist ja entsetzlich. Wie konntest du so etwas tun? Aber es ist ja die Wahrheit. Es ist angespannt, gnädiger Herr. Verzeiht mir, verzeiht. Bertalda. Wie siehst du aus? Was sind das für Kleider? Verzeiht mir, ich weiß, es ist unmöglich. Was ich gestern getan habe, ist kaum entschuldbar. Meine Zunge war schneller als die Gedanken. Der Herzog ist voller Zorn. So will ich das Schloss verlassen. Bei meinen Eltern will ich büßen. In Demut will ich ihr Leben leben. Ihre Armut soll die meine sein. Ach, Bertalda, es tut mir so schrecklich leid. Komm doch mit uns. Du hättest mich vielleicht nicht mitnehmen sollen. Ich brauch dich, Bertalda. Und deine Frau, Huldbrand? Ist manchmal seltsam und fremd. Und ich? Du bist wie ich. Sie hat mir die Geschichte ihrer Herkunft erzählt. Sie wird mir jeden Tag fremder. Huldbrand, ich habe ihn wieder gesehen. Kaum bin ich allein, steht er plötzlich vor mir. Wie ein Gespenst taucht er auf und ist wieder fort. Was mischst du dich ein, Kühleborn? Du stiftest nur Verwirrung. Lass Bertalda in Ruhe. Sie ist unsere Freundin. Deine Feindin ist sie. Sie muss fort. Warum bist du mit mir gekommen, Bertalda? Weil ich dich liebe. Du bist wie ich. Du sollst nicht mehr kommen, Kühleborn. Ich flehe dich an. Du bringst nur Unglück. Du verstehst nichts. Er ist ein Verräter. Sie treffen sich heimlich. Du hast Kühleborn gerufen. Du triffst dich mit ihm. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht mehr kommen. Er will Bertalda vertreiben. Ich lasse es ja nicht zu. Ihr habt euch verbündet. Liebster, ich fürchte ihn mehr als ihr. Mach diesem Spuk ein Ende. Nehmt die Steinplatte, Leute. Verschließt den Brunnen. Was soll das? Aufhören! Aufhören, sag ich! Tut, was ich sage! Wer gibt dir das Recht? Es ist besser, Bertalda, glaub es mir doch. Besser? Ich brauche das Wasser für meine Haut. Schweig jetzt! Ich bin die Herrin. Das wirst du bereuen. Wo ist Undine? Sie soll sofort zu mir kommen. Bitte, Liebster, beschimpf mich nicht. Das tust du nicht einmal mit deinen Dienern. Ich bin deine Frau. Was soll dieser Stein auf dem Brunnen? Ich will es dir sagen. Nur dir ganz allein. Du kannst es ebenso gut in Bertaldas Gegenwart sagen. Ich bitte dich, Liebster, nur dieses eine Mal. Befiehl mir nicht, es zu sagen, wenn sie dabei ist. Bertalda, bitte lass uns allein. Bitteschön. Ganz wie ihr wünscht. Liebster, willst du den Brunnen öffnen lassen? So tu es. Doch weiß Bertalda nicht, um was sie dich bittet. Er ist die einzige Tür, die Kühleborn zu uns hat. Ist sie verschlossen, haben wir Ruhe vor ihm. Nur so kann ich seine Macht brechen. Ich flehe dich an. Lass den Stein an seinem Platz. Ach, Undine. Wie gut du bist. Viel besser als ich. Liebst, wie lang ist es her, dass du mich so in die Arme nahmst? Bertalda? Der Stein bleibt liegen. Hast du Bertalda gesehen? Nein, Liebster. Sie verspätet sich doch sonst nie zum Abendessen. Ein Brief von dem gnädigen Fräulein. Gib her! Mit Beschämung fühle ich, dass ich nur die Tochter armer Fischersleute bin. Für euch bin ich eine Last. Ich verlasse euch und gehe in das Haus meiner Eltern. Lebt wohl, Bertalda. Die Arme. Was sollen wir tun? Such sie! Wie soll ich sie finden? Jetzt in der Nacht. Ich habe sie gesehen. Oh! Rede doch endlich! Es war wohl vor einer Stunde. Ich kam aus der Stadt. Jemand kam mir entgegen, kam näher und näher, ging hinüber zum Wald. Zum Wald? Da sah ich, es war das gnädige Fräulein. Nein! Reite nicht! Bleib hier! Nimm mich mit! Bertalda! Küss mich, du Verliebter. Kühlbaum! Ich hab dich. Zurück. Die Geister sind los. Nein! Du kriegst sie nicht wieder. Zurück, zurück. Die Geister sind los. Ich hol sie mir. Ich fürchte dich nicht. Bertalda! Oh mein Gott, bring mich fort. Bertalda! Ich höre dich, ja. Ich will dich stützen. Ich will nicht mehr, Huldbrand, ich will nicht. Bertalda! Lass mich doch. Lass mich hier liegen. Es ist alles zu Ende. Ich lass dich nicht hier. Ein Wagen! Ich sehe nichts. Ein Wagen, das ist unsere Rettung. Brrr. Helft uns doch, Herr. Nehmt uns mit. Wohin fahrt ihr? Wir wollen nicht zum Fluss! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Kühlebau, gib sie frei. Das habe ich mir immer gewünscht. Eine Bootsfahrt nach Wien. Und ich habe mir immer gewünscht, zwei so schöne Damen verwöhnen zu dürfen. Hör nur, Undine, Huldbrand will uns verwöhnen. Seht doch, die Türme im Licht. Sie sind so heiter. Das Gelb aus Neapel. Englisches Rot. Und leuchtendes Blau aus Paris. Schönheit spiegelt der menschlichen Seele. Es ist, als riefe die Stadt unseren Namen. Ihr kommt nicht, Wisli. Kühleborn! Habt keine Furcht. Er hat keine Macht, wenn ich bei euch bin. Meine Kette! Meine Halskette! Eine Hand aus dem Wasser hat sie fortgerissen! Kühleborn! Eine schönere Kette! Verfluchter Spuk! Sieh doch, Bertalda! Eine Kette aus schönem Bernstein! Wirf sie weg! Weg! Huldbrand! Liebster! Wie ich diesen elenden Spuk satt habe! Diese reizende Verwandtschaft! Huldbrand! Bitte, verfluche mich nicht. Nicht hier auf dem Wasser. Du willst doch nicht, dass ich unglücklich werde. Es ist Unglück genug, mit einem Gespenst zu leben. Geh zu ihnen und lass uns Menschen in Ruhe. Liebster, was habe ich dir denn getan? Warum stößt du mich fort? Ich bin für immer verloren. Bleib mir treu. Bleib mir treu. Bleib mir treu. Sei nicht so traurig, Huldbrand. Ich möchte wie sie zerfließen in Tränen. Du wirst sie vergessen, Huldbrand. Ich liebe dich doch. Bleib mir treu. Bleib mir treu. Weinst du noch immer, Huldbrand? Die Tränen sind fort. Ich kann nicht mehr weinen. Es ist schon so lange her. Vergiss. Ich liebe dich doch. Bleib mir treu. Und leise verlässt mich der Schmerz. Bleib mir treu. Huldbrand, du lächelst. Die Zeit heilt die Wunden und macht den Schmerz müde. Ich liebe dich doch. Willst du meine Frau werden? Bertalda. Unser Herr ist zur Ruhe gegangen. Ich habe das Licht in seinem Zimmer gelöscht. Er schläft heute so unruhig. Schwanenklang. Schwanensang. Das bedeutet den Tod. Wo fliege ich hin? Das Meer unter mir. Kristall an Kristall. Undine. Undine. Sie wächst aus dem Flimmern heraus. Hörst du mich nicht? Spürst du mich nicht, Undine? Ach, könnte ich doch mit ihm sprechen. Sie ist so weit fort. Ich bin ihm so nah. Wie müde sie aussieht. Tochter, vergiss ihn. Das kann ich niemals. Ich liebe ihn immer. Dich hat er schon fast vergessen. Liebster, so höre mich doch. Nie habe ich sie so gesehen. Sie ist so weit fort. Er wird heiraten und du wirst ihn töten müssen. Noch ist er allein. Der Brautkranz wird schon geflochten. Ich kann nicht zurück auf die Erde. Ich habe den Brunnen verschlossen. Er wird ihn öffnen. Liebster, höre mich doch. Das Wasser ist plötzlich so grau. Meine Augen. Schwanenklang. Schwanensang. Das bedeutet den Tod. So frage ich dich, Huldbrand von Ringstetten, willst du Bertalda zum Weibe? Willst du sie lieben und treu sein, bis dass der Tod euch scheide? Bis dass der Tod uns scheide. Und du, Bertalda, willst du Huldbrand von Ringstetten zum Manne? Willst du ihn lieben und treu sein, bis dass der Tod euch scheide? Bis dass der Tod uns scheide. Was sagst du da? Ihr habt den Brunnen geöffnet? Noch ein Glas Wein. Die gnädige Frau hat es befohlen? Ich habe sie gesehen. Wen hast du gesehen? Unsere Herrin Undine. Du bist ja betrunken. Ich habe sie wirklich gesehen. Sie ist doch schon lange tot. Ich weiß, was ich sage. Wir hatten den Stein kaum vom Brunnen genommen. Da stieg eine Frau aus dem Wasser und lief in die Nacht. Es war unsere Herrin und Undine. Wie betrunken du bist. Undine. Komm mit mir, Liebste. Wir gehen fort. Für immer. Ich habe keine Zeit. Die Uhren sind stehen geblieben. Das Hochzeitsbett wartet auf mich. Sie wird allein darin schlafen. Sie haben den Brunnen geöffnet. Nun bin ich hier. Und du musst sterben. Du bist schön. Wie damals, als wir auf der Insel lebten. Komm, Liebste. Wir gehen. Wo werden wir wohnen? In den vergessenen Städten. Undine. Wir brachten ein Hörspiel von Willi Sagert nach der Erzählung von Friedrich de la Motte Fouquet. Musik Georg Katzer. Die Personen und ihre Darsteller waren: Undine, Monika Bielenstein. Bertalda, Barbara Schnitzler. Huldbrand, Jörg Panknin. Der Fischer, Ulrich Voss. Die Fischersfrau, Ruth Glöss. Der Priester, Klaus Mertens, Kühleborn, Walter Wickenhauser. In weiteren Rollen Karl-Heinz Koinski, Siegfried Seibt, Harald Warmbrunn und andere. Schnitt, Dagmar Locke. Ton, Jutta Kaiser. Regieassistenz Beate Roche, Regie Manfred Teubert. Eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1979.